Zeig mir, Jesus, zeig mir doch, wie ich dich lieben kann. Und zeig mir, Jesus, wo die Liebe fehlt und wo man Liebe braucht. Gib mir die Art von dir, du hast sie uns gezeigt. Die Liebe, die das Sehnen stillt in unserer Zeit. Füll uns, Herr, mit der Liebeskraft, mach uns für dich bereit. Zeig mir, Jesus, wie ich meinen Weg hier gehen soll. Hilf mir, Jesus, ich kann nicht mehr alleine gehen. Zeig es mir doch, was ich lernen kann. Es sieht so aus, als wüsste niemand eine Antwort hier. Es scheint mir so, als hättest du allein die Antwort auf die Frage. Jesus, ich weiß, ich bin so schwach, ganz fest zu stehen. Hilf mir, Jesus, lehre mich, treu mit dir zu gehen. Ich hab so oft probiert, alleine schaff ich's nicht. Herr, ohne dich ist alles ohne Wert und ohne Licht. Hilf mir, Jesus, zeig mir doch, was liegt.